Ton aus einer längst vergilbten Zeit. Vom Zufall in meine Hand geweht. Und plötzlich ist alles da und so nah, als ob es gestern war. Manches Ding wohl nie vergeht. In deinem Lächeln kann ich tausend Szenen sehen. Hör deine Stimme, kann deine Hand in meiner spüren. Bin auf dem Weg, großen Träumen hinterher. Auch wenn ich mich im Kreise dreh. Auf dem Weg, hätte, wäre, wenn, zählt heute nicht mehr. Dabei läuft alles ganz okay. Trotzdem bleibt es schwer. Mit ein paar Worten weiß den Grund heute nicht mal mehr. Einfach geäußert, unbedacht. Wohl wegen dir und ihm habt ihr kein Vertrauen geliehen. Aus einer Laune Schluss gemacht. Mal um mal No Doubt gehört, bis auch der letzte Zweifel weicht. Dass es manchmal zum großen Glück einfach nicht reicht. Bin auf dem Weg, großen Träumen hinterher. Auch wenn ich mich im Kreise dreh. Auf dem Weg, hätte, wäre, wenn, zählt heute nicht mehr. Dabei läuft alles ganz okay. Trotzdem bleibt es schwer. Was soll ich jetzt tun? In meiner Hand halt ich immer noch das Bild von dir. Alles ist so lange her, und was mal war, das wird nie mehr. Trotzdem wünschte ich, du wärst hier. Doch keine Tränen mehr auf längst vertanes Glück. Keine Wehmut mehr, nur ein letzter Blick zurück. Bin auf dem Weg, großen Träumen hinterher. Auch wenn ich mich im Kreise dreh. Auf dem Weg, hätte, wäre, wenn, zählt heute nicht mehr. Dabei läuft alles ganz okay. Bin auf dem Weg, großen Träumen hinterher. Auch wenn ich mich im Kreise dreh. Bin auf dem Weg, hätte, wäre, wenn, zählt heute nicht mehr. Dabei läuft alles ganz okay. Trotzdem bleibt es schwer.